die Ballade von Hans Dickhoff. So einer nämlich war unser Dickhoff Hans. Eigentlich prima Kollege, außer in Streik. Streik war nicht oft, doch wenn, dann kam Dickhoff ins Tönen. Führt doch zu nix, schrie Dickhoff, ihr klaut meine Zeit. Dickhoffs Devise, wer leistet, bringt es zu was. Rauchte nicht, trank nicht, Dickhoff hat es gebracht. Nachtschichten, Überstunden, Auswärtsmontage, zwischendurch seine Frau noch zwei Kinder gemacht. Arbeiten konnte, mit 40 hat er sein Haus, 5 Jahre später Thrombose und Herzanfall. Aber aus Angst vor Entlassung gesund geworden, ging schon auf 50 Hans Dickhoff. Da kam der Knall, arbeitslos. Dickhoff lief zur Gewerkschaft hin, Mitglied war er zwar nie, so ein Häuschen kostet Geld, aber er dachte, die haben die Zuständigkeit, geht doch nicht anders, als dass man zusammenhält. Dass zum Zusammenhalt auch noch der Kampf gehört, wurde Hans Dickhoff im Laufe der Jahre klar. Heute, sagt Dickhoff, wenn's unser einem was einbringt, geht es auf Kosten der Herren im Vorstand und zwar. Was macht Hans Dickhoff gegen Herrn Flick oder so? Macht das auf eigene Faust, macht er sich höchstens was vor. Spät kam dem Frührentner Dickhoff sein Klassenbewusstsein. Aber seitdem steht er jeden Morgen redend beim Tor. Sag bloß, du bist kein Prolet, weil's anderen dreckiger geht. Sag bloß, du schaffst es allein, dein eigener Glückspilz zu sein. Was denn los, sag man bloß, du gehörst nicht dazu? Denkst du, mein Lieber, auch du? Oder zum Beispiel Fritz Münster. Hinter Büroglas und randloser Brille leitet er Vorgänge weiter. Leitender Angestellter, denkt er und fühlt so und möchte so leben. Fritz Münster träumt sich Fritz Münster zurecht. Auf Mittelmeerstraßen, sommerlang, nass Porscher Herrenfahrer, staunende Mädchen knacken. Aber zuerst kommt der Aufstieg. 2 Jahre wartet er schon auf den Teppich in seinem Büro. Mach was aus dir, dich unentbehrlich, Verbeugungen täglich. Siehst du schon, kriegt er den Teppich und nächsten Tag wen vor die Nase gesetzt? Einen Studierten. Infolgedessen Münsters Familienleben gespannt, Schulaufgaben der Kinder streng überwacht, soll es mal besser haben. Da eines Tags wittert Fritz Münster die Chance seines Lebens. Streik hat die Produktion blockiert. Streikbrecher werden gebraucht. Fritz auf Befragen bietet sich an, Gabelstapler zu fahren. Führerschein hat er. Die Firma heißt, es wird sich erkenntlich zeigen. Fritz zeigt seinerseits, was er so kann, reißt eine Wand ein, teure Maschinen fallen. Fritz fällt auch in Ungnade, trollt sich vom Werksgelände. Arbeiter rufen ihm zu. Sag bloß, du bist kein Prolet, weil's anderen dreckiger geht. Sag bloß, du schaffst es allein, dein eigener Glückspilz zu sein. Was denn los, sag man bloß, du gehörst nicht dazu. Denkst du, mein Lieber, auch du? Eigentlich hätte Fritz Münster am liebsten geheult, aber aus Trotz ging er rüber ins Streiklokal. Traf einen blutjungen Doktor, wohl aus der Forschungsabteilung. Der sagte so: Es laufen in diesem Betrieb Rüstungsaufträge unbemerkt. Kaum einer weiß genau, was da gebaut wird. Aber ich kann's übersehen. Glauben Sie mir, es ist ein Verbrechen gegen uns alle. Daran will ich nicht mitschuldig sein. Dafür habe ich nicht studiert. Rüstung, das sind Regierungsaufträge. Jetzt muss der Streik politisch werden. Jetzt muss es heißen, gegen die SPD. Augenblick mal, Kollege, rief Dickhoff Hans. Eins steht doch fest, dass der wahre Feind so nicht heißt. Immer noch sind es die mächtigen Monopole, denen zuliebe man uns, wenn auch amtlich bescheißt. Die sind es nämlich, für die sich die Rüstung lohnt. Deswegen werden die Wissenschaften verdreht. Die fressen Steuergeld, die diktieren die Preise, die machen Kampf, wenn es um Lohnerhöhungen geht. Die sind's, von denen auch du abhängig bist. Denen verkaufst du wie wir deine Arbeitskraft. Wenn du das ändern willst, bist du auf uns angewiesen, weil du es ohne die Arbeiterklasse nicht schaffst. Sag bloß, du bist kein Prolet, weil's anderen dreckiger geht. Sag bloß, du schaffst es allein, dein eigener Glückspilz zu sein. Was denn los, sagt man bloß, du gehörst nicht dazu? Denkst du, mein Lieber, auch du? Aber der Doktor rief, wem bringt die Regierung was? Den Arbeitern Illusionen, den großen Konzernen die große Konzernpolitik. Siehste, sprach Dickhoff, dagegen muss man was tun. Können wir ja jetzt, das ist der Vorteil dabei. Die CDU, das ist die Partei der Verschaukler. Aber die SPD ist die verschaukelte Arbeiterpartei. Davor haben doch Wehner und Schmidt ihre Angst, weil sie was tun müssen, wenn sich der Arbeiter rührt. Einmal ist aus mit dem fröhlichen Klassenfrieden, wenn die Kollegen merken, wohin sie das führt. Richtig, sagte ein alter Sozialdemokrat. Deswegen ist doch der hosenvolle Beschluss, dass wer beim Pinkeln neben einen Kommunisten zu stehen kommt, gleich sein Parteibuch nachspülen muss. Denkst du, das bringt nur die Kommunisten in Wut? Denkst du, Sozialdemokraten lernen nicht zu? Kommunisten sind meine Genossen und basta! Ich werde den Herrschenden nicht den Gefallen tun. Nämlich, wenn sich die Kommunisten rühren, bleibt es auch bei den Sozialdemokraten nicht still. Weißt du, was ich so sage, wenn einer ankommt, der mich zum Opportunismus abwerben will? Dem sag ich: Sag bloß, du bist kein Prolet, weil's anderen dreckiger geht. Sag bloß, du schaffst es allein, dein eigener Glückspilz zu sein. Was denn los, sag man bloß, du gehörst nicht dazu? Denkste, mein Lieber, auch du.